Forderung ist legitim. Wie lang soll sie noch morden? So viele sind trotz Medizin rückfällig geworden. Doch es gibt eine Therapie und nur die wird sie ändern. Sogar mit Langzeitgarantie. Und alle Kinder sind an der Wand, stellt alle an der Wand und Feuer. An der Wand, stellt alle an der Wand. Viele Täter schlugen zu, das ist nicht zu fassen. Ungestört in aller Ruhe und als geheilt entlassen. Wieder ging es vor Gericht und wieder wird geschlossen. Warum werden auch Schweine nicht einfach nur erschossen? An der Wand, stellt alle an der Wand und Feuer. An der Wand, stellt alle an der Wand. Die Forderung ist legitim, wie lang soll sie noch morden? So viele sind von Seraphim rückfällig geworden. Man sollte diese Leute nicht im Samthandschuh anfassen, sondern ihnen unweigerlich ein paar Kugeln verpassen. An die Wand, wer das schön, euch im Dreck. Krepieren zu sehen, an die Wand, wär das schön, euch im Dreck, krepieren zu sehen. An der Wand, stellt alle an der Wand und Feuer. An der Wand, stellt alle an der Wand. An der Wand, stellt alle an der Wand und Feuer.